Erster in jener Zeit wurde Hiskia so schwer krank, dass er fast starb, weshalb der Prophet Jesaja zu ihm kam und ihm sagte, er solle seinen letzten Willen ordnen. Zweiter, nachdem er das gehört hatte, drehte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete intensiv zu Gott. Dritter, er bat Gott, sich daran zu erinnern, dass er ihm immer treu gedient und aufrichtig gehandelt hatte, während er laut weinte. Vierter, Jesaja hatte den mittleren Hof des Palastes noch nicht verlassen, als Gott ihm eine neue Nachricht für den König gab. Fünfter, er sollte umkehren und Hiskia sagen, dass Gott sein Gebet gehört und seine Tränen gesehen hat, weshalb er ihn heilen werde. Sechster, Gott versprach, Hiskias Leben um 15 Jahre zu verlängern und die Stadt vor dem König von Assyrien zu beschützen. Siebter, Jesaja befahl den Dienern, ein Pflaster aus Feigen auf die Wunde zu legen, woraufhin der König wieder gesund wurde. Achter, Hiskia fragte Jesaja jedoch nach einem Zeichen, damit er sicher sein konnte, dass Gott ihn wirklich heilen würde. Neunter, Jesaja bot ihm ein Zeichen an und fragte, ob der Schatten auf der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts oder rückwärts gehen solle. Zehnter, Hiskia antwortete, dass es normal sei, wenn der Schatten vorwärts gehe, weshalb er sich wünschte, dass der Schatten 10 Stufen zurückgehe. Elfter, als der Prophet Jesaja zu Gott betete, ließ dieser den Schatten auf der Sonnenuhr tatsächlich 10 Stufen rückwärts wandern. Zwölfter, zur gleichen Zeit schickte der König von Babel Briefe und Geschenke an Hiskia, weil er von dessen schwerer Krankheit erfahren hatte. 13. Hiskia freute sich über den Besuch und zeigte den Gesandten alle seine Schätze, einschließlich des Goldes, der Gewürze und seiner Waffen. 14. Danach kam Jesaja zum König und wollte wissen, wer diese Männer waren und was sie von ihm wollten. 15. Auf die Frage, was sie im Palast gesehen hatten, gab Hiskia zu, dass er ihnen absolut alles in seinen Schatzkammern gezeigt hatte. 16. Da forderte Jesaja den König auf, die Botschaft zu hören, die Gott für ihn vorbereitet hatte. 17. Er prophezeite, dass eines Tages alle Reichtümer des Palastes nach Babel gebracht würden, sodass nichts mehr übrig bleiben würde. 18. Sogar einige von Hiskias eigenen Nachkommen würden weggenommen werden, um als Diener im Palast des Königs von Babel zu arbeiten. 19. Hiskia antwortete, dass diese Nachricht von Gott gut sei, weil er dachte, dass es zumindest in seiner Lebenszeit Frieden geben würde. 20. Alle anderen Taten von Hiskia, wie der Bau der Wasserleitung für die Stadt, stehen in den Geschichtsbüchern der Könige von Juda. 21. Schließlich starb Hiskia und wurde bei seinen Vorfahren begraben, woraufhin sein Sohn Manasse die Herrschaft übernahm.